Erster über die genauen Zeiten und Termine brauche ich euch nicht zu schreiben, liebe Brüder und Schwestern. Zweiter, ihr wisst nämlich selbst sehr genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Dritter, wenn die Menschen behaupten, dass überall Friede und Sicherheit herrsche, wird das Verderben sie plötzlich treffen, so wie die Geburtswehen eine schwangere Frau überraschen. Vierter, ihr aber lebt nicht in der Dunkelheit, so dass euch dieser Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Fünfter, ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages, weil wir nicht zur Nacht oder zur Finsternis gehören. Sechster, deshalb sollten wir nicht schlafen wie die anderen Menschen, sondern wir wollen wachsam und vernünftig bleiben. Siebter, wer schläft, der schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, der tut dies ebenfalls in der Dunkelheit. Achter, da wir aber zum Tag gehören, wollen wir nüchtern sein und uns mit dem Glauben und der Liebe wie mit einem Panzer schützen. Neunter, Gott hat uns nämlich nicht dazu bestimmt, seinen Zorn zu erfahren, sondern er möchte, dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. Zehnter, Jesus ist für uns gestorben, damit wir gemeinsam mit ihm leben können, egal ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder schon schlafen. Elfter, darum sollt ihr euch gegenseitig Mut machen und einander stärken, wie ihr es ja bereits tut. Zwölfter, wir bitten euch jedoch, dass ihr die Leiter anerkennt, die hart für euch arbeiten und euch im Namen des Herrn den richtigen Weg zeigen. 13. Achtet sie besonders hoch und liebt sie wegen ihrer wichtigen Arbeit, während ihr gleichzeitig in Frieden miteinander lebt. 14. Wir fordern euch auf, die Unordentlichen zu warnen, die Ängstlichen zu trösten und den Schwachen zu helfen, wobei ihr mit allen Menschen Geduld haben sollt. 15. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer darum, einander und allen anderen Menschen Gutes zu tun. 16. Seid zu jeder Zeit fröhlich. 17. Hört niemals auf zu beten. 18. Dankt Gott in jeder Lebenslage, denn das ist sein Wille für euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 19. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. 20. Verachtet prophetische Worte nicht, die in der Gemeinde gesprochen werden. 21. Prüft stattdessen alles sorgfältig und behaltet nur das, was wirklich gut ist. 22. Haltet euch von jeder Art des Bösen fern. 23. Möge der Gott des Friedens euch vollkommen heilig machen, damit euer Geist, eure Seele und euer Körper bei der Ankunft von Jesus Christus fehlerfrei sind. 24. Gott, der euch berufen hat, ist treu und wird dieses Versprechen auch sicher erfüllen. 25. Liebe Brüder und Schwestern, betet bitte auch für uns. 26. Grüßt alle Mitglieder der Gemeinde mit einem heiligen Kuss. 27. Ich ordne im Namen des Herrn an, dass dieser Brief allen Brüdern und Schwestern vorgelesen wird. 28. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.